Schürzenjäger. Am nächsten Tag trafen wir auf dem Berghof ein. Zum Schutz vor alliierten Luftangriffen hatte man sich dort inzwischen etwas Besonderes ausgedacht. Wurde in Bayern Fliegeralarm ausgelöst, vernebelte man das gesamte Berchtesgadener Tal künstlich. Flächendeckend waren Nebelfässer aufgestellt worden, die das ganze Gebiet innerhalb von Minuten in eine dicke Suppe tauchten. In den folgenden Wochen versammelte sich auf dem Berghof noch einmal die übliche Clique. Zu dieser gehörten SS-General Sepp Dietrich, Professor Morell, Botschafter Hevel, die Speers und natürlich Martin Bormann. Von diesen Personen mochte ich eigentlich nur Hevel. Er war immer gut gelaunt und hatte ausgezeichnete Umgangsformen. Hitler zabelte wieder, wir nannten das so, weil das ansässige Kuhhain Zabel, die nach Professor Werner Zabel benannte Diätkost für Hitler zubereitete. Er war, was seine Ernährung anging, absolut eisern. Nichts und niemand konnte ihn von seinem Haferschleim und dem ganzen widerlichen Zeug abbringen, das er sich selbst gegen seine Magenprobleme verordnete. Ich selbst, durchaus mit solcherlei Problemen vertraut, hatte diese Disziplin jedenfalls nicht. Ich brauchte etwas Anständiges zu essen. Auch außerhalb der speziellen Zabelkuren sah der Speiseplan Hitlers nicht wesentlich abwechslungsreicher aus. Er beschäftigte eine eigene Diätköchin. Um Marlene von Exner, eine etwas herb aussehende, aber attraktive junge Dame in meinem Alter, gab es 1944 einige Aufregung. Hitler hatte sie bei Antonescu abgeworben, der ihm bei einem Besuch berichtete, dass nur diese Wienerin seine Magenprobleme in den Griff bekommen habe. Fortan ersetzte Frau von Exner Hitlers frühere Köchin Scharfwitzel, die Hausorganisator Kannenberg eines Tages entlassen hatte, da ständig Essensvorräte aus der Küche verschwanden. Da für die Bevölkerung die Lebensmittel schon lange rationiert waren, hatte die Scharfwitzel es vor allem auf die Buttervorräte abgesehen. Nun ja, auch ich bediente mich ab und zu aus der großen Wanne mit Eiswasser, in der viele kleine Butterstückchen herumschwammen. Das glich sich bei mir allerdings wieder aus, versorgte ich Hitler doch mit Äpfeln. Ich hatte eines Tages einen Korb Äpfel von meiner Tante Sophia dabei, als ich noch einmal in die Reichskanzlei musste. Tante Sophia arbeitete zu dieser Zeit in einem Baumveredelungsbetrieb. Als ich das Obst in der Küche kurz abstellen wollte, kam der Koch, Herr Lange, gleich angelaufen und freute sich. »Die lass mal gleich hier!« Seither war ich bis in die späten Kriegstage hinein auch noch Hitlers Apfellieferant. Zum Ende des Krieges gab es allerdings kein Frischobst mehr. Die Diätköchin Frau von Exner war, wie erwähnt, eine sehr hübsche Frau. Das war natürlich vor allem Martin Bormann nicht entgangen. Bock Bormann, der Spitzname kam nicht von ungefähr. Jedenfalls stellte Bormann Marlene von Exner heftigst nach, wenn auch völlig erfolglos. Als sie uns 1944 verließ, war unter uns Kameraden klar, dass das im Zusammenhang mit diesen Werbungsversuchen stehen musste. Es hieß, Frau von Exner habe selbst um ihre Entlassung gebeten, und es konnte nur daran liegen, dass es ihr zu bunt geworden war. Zwar hatte sie wohl auch keinen lupenreinen Aria-Nachweis, aber ihr Weggang hatte damit nichts zu tun. Jedenfalls wohnte sie nach dem Ende ihrer Tätigkeit als Köchin noch mehrere Monate in der Reichskanzlei. Ich habe später oft darüber nachgedacht, ob ich an Hitler persönlich je bemerkte, dass er Juden hasste. Dann erinnere ich mich an Frau von Exner und weiß keine rechte Antwort.